Halt, wohin wollen Sie? Zu Dr. Sauvager. Sind Sie ein Patient? Ich bin ein Freund. Sie wissen, dass Madame Sauvager gestorben ist und dass eine Untersuchung läuft? Ich weiß es. Wie ist Ihr Name? Gilles Mauvoisin. Ich notiere Ihren Namen. Sie können eintreten. Dr. Sauvager? Die Tür ist offen. Hallo? Dr. Sauvager? Dr. Sauvager? Sie? Colette schickt mich her. Was hat sie gesagt? Colette weiß, dass Sie es nicht getan haben. Und Sie, Jill? Ich? Ich denke vielleicht genauso. Man hat hier alles durchgewühlt. Alles von oben nach unten gekehrt. Meine Korrespondenz haben Sie mitgenommen und die Schränke versiegelt. Jeden Augenblick können Sie kommen und mich verhaften. Spätestens morgen früh. Sind Sie sicher? Ich bin überzeugt, dass sie sich selber vergiftet hat. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es schlimm enden würde. Seit einigen Tagen behandelte sie mich so seltsam. Sie sah mich immerfort an mit einem so merkwürdigen, nachdenklichen, bösen Blick, als hätte sie einen Entschluss gefasst. Einen Entschluss? Sie hatte einen Brief geschrieben, nach meinem Tode dem Staatsanwalt zu übergeben. Ich weiß nicht, wer den Brief abgeschickt hat. Sie verlangt darin, dass ihre Leiche, falls ihr ein Unglück zustoßen sollte, untersucht würde. Sie habe das Gefühl, schon seit einiger Zeit das Opfer einer langsamen Vergiftung zu sein. Woher kennen Sie denn den Inhalt des Briefes? Von dem Polizeikommissar, der die Untersuchung leitet. Am Vormittag waren zwei Ärzte hier. Sie weigerten sich, den Totenschein auszustellen. Die Leiche wurde abgeholt. Haben Sie schon einen Anwalt? Ist wahr, ich müsste einen Anwalt suchen. Kennen Sie einen guten? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Man muss doch feststellen können, dass Sie unschuldig sind. Ehe man Sie ins Gefängnis bringt, müssen doch irgendwelche Beweise gegen Sie vorliegen. Hören Sie, Herr Mauvoisin, Sie würden jetzt besser gehen. Ich meine überhaupt gehen, fortgehen aus dieser Stadt. Was wollen Sie denn noch hier? Ich möchte Ihnen gerne helfen, Dr. Sauvager. Dann sagen Sie, Colette, sagen Sie alles, was Sie mögen. Dass Sie tapfer sein soll, dass ich... Mein Gott, mein Gott. Ist er allein oben? Ja. Er wird gleich abgeholt werden. Der Staatsanwalt fürchtet nämlich, dass er sich umbringen könnte. Gilles! Herr Gilles, was hat er gesagt? Wie geht es ihm? Es geht ihm gut. Man wird nur feststellen müssen, dass er unschuldig ist. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll, Gilles. Sehen Sie, alle diese Leute verachten uns. Denen ist es nur allzu recht, Maurice in der Hand zu haben. Uns in der Hand zu haben. Jetzt werden sie über uns herfallen. Sie haben nur darauf gewartet. Alle miteinander. Tageblatt, Redaktion. Redaktion, Tageblatt, ja? Ja. Herr Gutmann, bitte. Augenblick. Gutmann. Guten Tag, Herr Gutmann, hier ist Plantel. Ja, gut, ja. Ich möchte, dass in unserer Zeitung über die Affäre Sauvager rückhaltlos offen berichtet wird. Gut, sollen wir was lancieren? Jawohl, schreiben Sie einen eingesandt oder mehreren, jeder Nummer eins. Wir werden ihm schon eine Herzen. Eine Herzen, sagen Sie? Ich denke vielmehr an Ausräuchern, verstehen Sie? Also zuerst Andeutungen, dann immer deutlicher. Verlassen Sie uns. Selbst auf die Gefahr einer Verleumdungsklage. Die öffentliche Meinung muss in Zieden geraten. Ja. Sie verstehen das, Herr Gutmann. Vollkommen. Also nicht wahr, ich kann mich auf Sie verlassen. Ja. Danke. Hör mal zu. Eine folgenschwere Vergiftungsgeschichte, die nur die in Erstaunen versetzen wird, die nicht über einen Skandal unterrichtet waren, der schon lange Zeit schwebt. Der unsere Stadt wohlbekannte Doktor ist? Die Gattin eines der angesehensten Honoratioren von La Rochelle, der kürzlich starb und dessen Nachlass Gegenstand zahlreicher Kommentare gewesen ist. Nee, hör mal weiter. Die gegenwärtige Tragödie ist nur das Ende eines Dramas, das rein... Noch ist die Heirat einer der reichsten Persönlichkeiten der Stadt mit einer Kinoplatzanweiserin nicht vergessen? Zwei Jahre nach der Hochzeit kam der Ehemann zu seinem Schmerz dahinter. Und hier... die beiden Liebenden hatten nicht mehr die Geduld, den Tod der gelähmten Frau abzuwarten. Es scheint erwiesen, dass der Doktor, der alle Mittel zu seiner Verfügung hatte, das Gift dosierte. Herein. Herr Plantel? Ja, ich bin eigens zu Ihnen gekommen. Zwei Etagen, das ist schon viel. Gestatten Sie, dass ich mich setze. Bitte. Haben Sie die Zeitung gelesen? Ja. Sie sind gestern zu Dr. Sauvager gegangen, nicht wahr? Ich bin dorthin gegangen. Na schön. Zu dieser Stunde weiß das die halbe Stadt und man tuschelt darüber, dass Sie sich mit Ihrer Tante Colette einig seien. Einig weswegen und worüber? Hören Sie zu, Gilles. Ich bin verpflichtet, Sie daran zu erinnern, dass Sie der Erbe Ihres Onkels Mauvoisin sind, der mein Freund war. Was hat denn das damit zu tun? Sie befinden sich hier in seinem Hause. Sie sind über das Verhalten seiner Frau nicht in Unkenntnis. Ja, und? Es wäre unter den gegenwärtigen Umständen geradezu skandalös, wenn Sie nach dem, was geschehen ist, eine Sympathie an den Tag legen, ich die tue, sehr was seltsam... Ich für richtig halte. Sie haben den ganzen Winter getan, als könnten Sie nach Ihrem Belieben leben, ohne auf irgendwelche Ratschläge zu hören. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich, Herr Plantel? Ich rate Ihnen, für ein halbes Jahr zu verreisen. Warum jetzt? Das ist alles, was ich Ihnen sagen wollte, mein Freund. Ich hoffe, Sie verstehen. Monsieur Gilles. Ja? Ich muss mit Ihnen ein Wort reden. Bitte. Tja, die Sache ist die. Ich bin gezwungen, Sie zu verlassen. Aus welchem Grunde, wenn ich fragen darf? Es wäre mir lieber, Sie würden mich nicht fragen. Lassen Sie es nur ruhig. Seit einigen Tagen gehen hier Dinge vor, die nicht sehr klar sind. Gestern ist ein Polizeiinspektor hier gewesen und hat mir eine Menge Fragen gestellt. Und andere Leute von der Polizei lauern den Chauffeuren am Ausgang auf und befragen die Angestellten. Und deswegen wollen Sie mich verlassen. Was werden Sie denn nun tun? Ich glaube, dass ich Arbeit finden werde. Oder haben Sie vielleicht bereits welche gefunden? Das heißt, man hat mir gewisse Vorschläge gemacht. Wer? Monsieur Plantel. Ich weiß schon lange, dass er mich gern nehmen würde für die Werft. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Na, wann? Gestern. Sind Sie der Einzige, der die Firma Mauvoisin verlässt? Ich glaube, dass zwei oder drei Mechaniker ebenfalls bei Monsieur Plantel eintreten werden. Sehen Sie, unter den augenblicklichen Umständen sind alle, die jahrelang bei Monsieur Octave gearbeitet haben... Ja, schon gut. Sie können sich heute Abend Ihre Papiere abholen. Monsieur Gilles. Monsieur Gilles, ich... Ja, Sie wollen wohl auch kündigen. Ja, oder vielmehr, ich will eigentlich nicht, aber meine Frau Sie sagt... Sie sind doch erst seit zwei Monaten bei mir, gefällt Sie nicht? Na, das schon, aber Sie wissen, dass meine Frau in der Stadt die Wäsche macht und... Da hat Madame Eloy ja zu verstehen so, gegeben, ja, dass... Also, wenn Sie gehen wollen, bitte sehr. Hallo? Ja. Ja, jawohl. Danke, ich werde kommen. War etwas Wichtiges? Nichts Besonderes. Tante Eloy bittet mich, heute Nachmittag zu ihr zu kommen. Ach so. Und von Maurice immer noch nichts Neues? Nein, nichts. Ich glaube ja nicht, dass die Untersuchung nicht korrekt geführt wird, aber warum wird er denn nicht wenigstens aus der Haft entlassen? Was liegt denn vor gegen ihn? Er hat den besten Anwalt der Stadt, also mehr können wir wirklich nicht tun. Nun seien Sie doch vernünftig, Dr. Sauvager. Ich bin Ihr Anwalt, Sie müssen mir vertrauen. Ich kann Ihnen nichts weiter sagen. Sie können fragen, wen Sie wollen. Niemand wird etwas Günstiges über mich sagen. Ich brauche einige Zeugen, die Ihre Frau gekannt haben. Alle werden nur behaupten, dass ich meine Frau gequält hätte. Alle hassen mich. Ich habe einen reichen Mann gekränkt. Komischerweise können mir das die Armen nicht verzeihen. Sie dürfen mir die Arbeit nicht so erschweren, Dr. Sauvager. Was wollen Sie wissen? Zeugen, sagen Sie? Ja. Das Dienstmädchen hasste mich so, dass sie zum Schluss schreiend aus dem Zimmer lief, wenn sie mich sah. Der Bäckerjunge, der die Brötchen brachte, hasste mich. Der Portier und der Briefträger. Die Wäscherin wollte nicht mehr bei uns waschen. Und das alte Fräulein Martinet, das immer zu meiner Frau kam, wurde ganz weiß vor Hass, wenn ich ins Zimmer trat, während sie mit meiner Frau tuschelte. Glauben Sie, einer von diesen Leuten würde irgendetwas Günstiges über mich aussagen? Ich werde sie jedenfalls aufsuchen. Das Dienstmädchen und Frau Martinet. Ist das die Putzmacherin? Ja. Wenn Sie wüssten, wie sie hinter meiner Frau herlief, wie sie sich von ihr aufhetzen ließ. Ja, ich habe mir den Namen notiert. Und warum entlässt man mich nicht aus der Haft? Ich habe den Antrag gestellt. Er ist abgelehnt worden. Wegen Verdunklungsgefahr. Lächerlich. Lieber Dr. Sauvager, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass sich vielleicht noch weitere Folgen ergeben könnten. Weitere Folgen? Der Tod Ihrer Frau wird vielleicht bald nicht mehr der einzige Gegenstand der Untersuchung sein. Was denn noch? Man fragt sich neuerdings auch, ob Octave Mauvoisin eines natürlichen Todes gestorben ist. Das ist doch grotesk. Ich soll also nicht nur meine Frau, sondern auch noch Mauvoisin umgebracht haben. Genau so läuft das Gerücht. Das ist doch zum Lachen. Bitte, ein Massenmörder, ich? Ausgerechnet ich, ein Massenmörder. Nehmen Sie sich doch zusammen, lieber Doktor. Die Sache ist nicht zum Lachen. herein, lieber Ich danke Schiff. Ihnen für die Einladung, Tante. Geben Sie mir Ihren Mantel. Der ist ja ganz nass. Tja, es regnet draußen. Guten Tag, junger Mann. Oh, Herr Plantel. Sie sind auch da? Setzen Sie sich, mein Freund. Ich muss Ihnen zu meinem Bedauern die Mitteilung machen, dass die Staatsanwaltschaft heute Morgen die Exhuminierung Ihres Onkels Mauvoisin angeordnet hat. Die Meines Onkels? Aus welchem Grund? Es ist nicht meine Sache, darüber eine Ansicht zu haben. Aber infolge des Todes von Frau Sauvager ist die öffentliche Meinung sehr aufgeregt. Man fragt sich, ob der Mann, der kaltblütig seine Frau umgebracht hat, nicht doch fähig war, den Gatten seiner Geliebten beiseite zu schaffen. Von nun an wird nichts mehr den Skandal aufhalten. Höchstens die Wahrheit. Es gibt so viele Wahrheiten, wie man fabrizieren will. Merken Sie sich das. Sie haben uns deutlich genug Ihre Böswilligkeit gezeigt. Und Sie haben sich mit Ihrer Tante ins Gerede gebracht. Jetzt haben Sie die Quittung dafür. Gestern haben Ihnen eine ganze Menge Ihrer Angestellten gekündigt. Nicht freiwillig. Sie sind noch reichlich jung. Sie haben noch keine Ahnung vom Leben. Wenn es heute eine Affäre Mauvoisin gibt, so ist das vor allem Ihrem Verhalten zuzuschreiben. Hauptsächlich dadurch sind diese Denunziationen ausgelöst worden, die jetzt zur Exhuminierung Ihres Onkels führen. Frau Eloire und ich sind uns darüber einig, dass etwas geschehen muss. Ja, Sie müssen das verstehen. Und Sie reisen sofort nach der Riviera oder nach Italien? Und Sie werden so lange fortbleiben, wie es nötig ist. Und wenn Sie einmal wiederkommen, dann wird von dieser Frau und ihrem Geliebten, wie ich hoffe, nicht mehr die Rede sein. Ich möchte... Antworten Sie nicht zu schnell, Gilles. Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken. Was wir Ihnen vorschlagen, ist doch zu Ihrem Besten. Ich habe mir alles überlegt. Ich bleibe hier. Hören Sie mir gut zu, junger Mann. Wir sind ein paar Leute, die das Andenken unseres Freundes Mauvoisin verteidigen werden. Und sei es auch gegen seinen Erben. Sie haben unseren Beistand abgelehnt? Gut. Jetzt wird es also Krieg geben. Hören Sie auf, Plantel, ich bitte Sie, Gilles. Lassen Sie ihn, liebe Freundin. In einigen Tagen wird er es sein, der uns anflehen wird. Ist das alles, was Sie mir zu sagen hatten? Das ist alles. Sie sind ein grüner Junge, Monsieur Mauvoisin. Womit kann ich Ihnen dienen, Monsieur? Ich bin Dr. Sauvagés Verteidiger. Ich hätte gerne ein paar Worte mit Ihnen gesprochen. Ja, bitte kommen Sie. Bitte schön. Ich kann Ihnen da nichts Besonderes sagen, Monsieur. Sie waren doch mit den Sauvagés befreundet. Mit ihm nicht. Aber mit Frau Sauvagé. Sie waren doch sozusagen die einzige Vertraute, die diese arme Kranke besaß. Sie war so geduldig und sie hat so gelitten. Gelitten? Durch wen? Dr. Sauvager war ein gemeiner Mensch. Ein Ehebrecher, ein Schuft, wie er an dieser Frau gehandelt hat. Sie sagen, er war, aber er lebt ja noch. Er ist ein gemeiner Mensch. Er ist in Lebensgefahr. Das geht mir nichts an. Übrigens ist die Polizei schon bei mir gewesen und hat mich verhört. Und? Sie begreifen, dass ich kurz nach dem Tode meiner Freundin in einem sehr erregten Gemütszustand war und was ich sagte, das schien den Herren von der Polizei unwichtig oder unglaubwürdig oder was weiß ich. Ich hörte, wie sie flüsterten, es sei bloß das Gerede einer hysterischen Person. Sie haben doch damals den Brief an die Staatsanwaltschaft abgeschickt. Was? Den Brief, den Frau Sauvager an den Staatsanwalt geschrieben hat und den sie ihm gegeben hatte, damit Sie, Frau Martinet, diesen Brief befördern, wenn es soweit wäre. Ich habe... Das sind doch Sie gewesen. Ja, ich habe diesen... mir anvertrauten Brief weitergegeben. Aber jetzt habe ich genug von Ihren Fragen. Bitte gehen Sie. Frau Martinet, wir stehen vor der Gerichtsverhandlung gegen Dr. Sauvager. Ich werde Sie als Zeugin nennen. Sie werden vor Gericht aussagen müssen. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist nicht so einfach. Sie haben damit zu tun. Sie wissen, dass diese Frau sich das Leben genommen hat. Und Sie kennen den Grund. Ich will aber keine Zeugin sein vor dem Gericht. Ich kann das nicht. Es wird mich entsetzlich aufregen. Es braucht vielleicht zu keiner Gerichtsverhandlung zu kommen, wenn Sie Ihre Aussagen vorher zu Protokoll geben würden. Sie wissen... Wer ist denn schuld an dem Tod dieser Frau, wenn nicht Sauvager? Er hat sie nicht vergiftet. Aber wer ist schuld an allem, an ihrem Leiden, an ihrem Tod? Das ist sonst? Eine Schuld, die ein Mensch mit seinem Gott abzumachen hat. Die menschliche Gerechtigkeit interessiert sich nur für die wirkliche Tat. Und Sie wissen, Frau Martinet, dass es kein Mord, sondern ein Selbstmord war. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie mit Ihrem Verschweigen und Ihren Lügen und Ihren Ausflüchten selber den Tod eines Menschen auf ihr Gewissen nehmen. Den Tod? Tja, den Tod unter dem Fallbeil. Wenn es dazu kommt, dann müssen Sie wissen, dass Sie selbst eine Mörderin sind. Die Schuld, die Sie ihm nachsagen, wird dann die Ihre sein. Nein, nein, das nicht. Das wollen Sie nicht. Nein, eine Mörderin, ihn ermorden, das nicht. Sie brauchen nur die Wahrheit zu sagen, Frau Martinet. Frau Sauvaget hatte sich das Arsenik selbst beschafft. Es kann doch gar nicht anders gewesen sein. Ja, schon lange. Schon vor 2 Jahren. Und hat sie mit Ihnen darüber gesprochen? Sie hat oft davon gesprochen, dass sie sich das Leben nehmen würde. Sie wollte sterben, weil sie krank war und weil sie das Leben nicht mehr trug. Und was hat sie Ihnen noch darüber gesagt? Sie wollte sich an ihrem Mann rächen. Darum schrieb sie den Brief an den Staatsanwalt. Und ich habe versucht, es ihr auszureden, aber sie war entschlossen. Noch am vorletzten Abend sagte sie mir... Und Sie haben diesen Brief weitergegeben, ohne zu erklären, wie er zustande kam. Jetzt, wo Sie es mir sagen, begreife ich erst, was ich getan habe. Gut, dann kommen Sie. Lassen Sie uns zur Staatsanwaltschaft gehen. Nicht wahr? Sie werden Ihre Aussage dort wiederholen. In aller Ausführlichkeit. Ja. Und Sie werden ruhig und klar berichten, was Frau Sauvaget zu Ihnen gesagt hat und warum sie gestorben ist. Ja. Gut. Kommen Sie. Ich bin so verzweifelt, Jill. Der Friedhof und das geöffnete Grab. Ja, das ist mein Mann, Octave Mauvoisin. Wie sie mich alle angesehen haben. Sei ganz ruhig. Du bist so zart und empfindlich wie ein kleiner Vogel. Ich will immer den Arm um deine Schultern legen und dich wärmen und schützen. Kleine Tante Colette. Komm, komm, sei ganz ruhig. Hab keine Angst. Wird ja alles gut werden. Maurice muss freikommen. Ein wenig bei dir ausruhen, Jill. Ganz still sein. Wenn ich dich nicht hätte. Du bist so gut und anständig. Und ganz still sein. Ich wollte so viel für dich tun, liebe Colette. Bitte nicht weinen. Nicht weinen, Colette. Das Telefon. Ja, hier ist Frau Mauvoisin. Madame, ich soll Ihnen mitteilen, Dr. Sauvaget ist wegen erwiesener Unschuld freigelassen worden. Er ist auf dem Wege zu Ihnen. Ja? Oh Gott, ist das wirklich wahr? Ja, ja, er kommt. Was, gleich? Schon unterwegs? Er kommt sofort her. Jawohl. Oh, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Gilles, Gilles. Was ist denn, Colette? Maurice ist frei. Die Anklage wird fallen gelassen. Er kommt gleich hierher. Ich freue mich mit euch, Colette. Ich will euch allein lassen. Colette. Maurice. Maurice. Mein Gott, wie bin ich glücklich. Aber du bist ja so blass. Oh, entschuldige, ich bin ganz durcheinander vor Freude. Aber was ist dir? Du sagst ja nichts. Was ist dir? Ich wollte dir nur sagen, Colette, dass es besser wäre, wenn wir uns so bald nicht mehr sehen würden. Maurice, jetzt, wo du frei bist... Ich will nicht, Colette. Ich fürchte mich. Ich habe so eine undeutliche Angst. Angst? Vor wem? Vor mir doch nicht. Vor dir und vor allem. Ach, das sind die Wochen im Gefängnis, Maurice. Das wird vergehen. Nein, es ist nicht das Gefängnis allein. Ich kann einfach nicht mehr. Beruhige dich, Maurice, und sei doch vernünftig. Es ist ja noch gar nicht zu Ende. Wieso nicht zu Ende? Man hat vorgestern deinen Mann exhumiert, hör dich. Vorgestern? Da war die ganze Stadt noch voll der unsinnigsten Gerüchte. Inzwischen hat sich doch alles aufgeklärt. Alles? Und wenn man nun doch was findet? Ach, Unsinn. Alle reden davon. Diese Gerüchte werden aufhören. Octave ist nie und nimmer vergiftet worden. Wer soll denn das getan haben? Ich weiß nicht. Aber alle Welt würde mich für deinen Komplizen halten. Maurice, was redest du da? Ich will nicht nochmal ins Gefängnis. Ich will nicht. Wir dürfen uns nie mehr sehen, Colette. Ich will ganz still bei mir zu Hause sein. Komm nicht und ruf mich nicht an. Wir dürfen keine Verbindung miteinander haben. Nichts Verdächtiges. Hab ich dich ja noch nie gesehen. Ich bin ein Feigling vielleicht, aber ich will nicht nochmal eingesperrt werden. Nein, nie wieder. Begreif das doch. Wenn du einen Funken Liebe verspürst, dann musst du das doch begreifen. Wenn ich noch einen Funken Liebe verspüre? Ja. Ohne Liebe würde ich vielleicht das eher verstehen. Es ist jetzt einerlei, Colette. Wir müssen uns trennen. Du meinst für immer? Das habe ich nicht gesagt, aber für einige Zeit, bis alles geklärt ist. Armer Maurice. Ja, dann geh. Geh am besten gleich. Ja, Colette. Verzeih mir. Aber ich kann nicht mehr. Ja? Was ist denn, Frau Ranke? Wissen Sie schon, dass Dr. Sauvager frei ist? Man hat ihn entlassen, es wird keine Anklage gegen ihn erhoben. Ja, das habe ich gehört. Freuen Sie sich denn gar nicht? Sie haben doch Madame Colette gern, nicht? Herr Gilles, Sie wissen, dass mein Bruder Polizeiinspektor ist. Und da erfährt er manchmal eher was, noch bevor es die Öffentlichkeit erfährt. Inspektor Ranke, natürlich, den kenne ich, aber ich wusste nicht, dass er Ihr Bruder ist. Er hat mir eben gesagt, Ihr Onkel ist doch vorgestern exhumiert worden. Ja, und? Ihr Onkel ist höchstwahrscheinlich vergiftet worden, Herr Gilles. Es war Arsenik in der Leiche. Nun muss nur noch das Gerichtsmedizinische Institut ein Gutachten ausfertigen. Aber an der Tatsache selbst, meinte mein Bruder, könne man nicht mehr zweifeln. Gilles? Gilles? Ja, was habt ihr denn? Was ist denn? Was ist denn? Zwanzig oder dreißig Leute draußen. Offene Mäuler wie Fische, aber sie schreien. Wie das Publikum im Zirkus, aber sie schreien vor Hass. Giftmischerin. Mörderin. Giftmischerin! 20, 30 Leute. Aber die ganze Stadt ist unsichtbar dabei. Die ganze Stadt hasst und hält einen Stein in der Hand und schreit. Ja? Entschuldigen Sie, Monsieur Gilles, nicht wahr? Ja. Inspektor Ranke. Ach. Ja, ich kam ganz zufällig an Ihrem Haus vorbei. Ich sah diese aufgehetzten Leute und ich habe versucht, sie zu beruhigen. Sagen Sie, was soll ich tun, Inspektor Ranke? Was wollen diese Menschen eigentlich? Tja, ein Polizist stand daneben, aber er tat nichts. Er sah gelassen zu. Erst als er mich bemerkte und sich entsann, dass ich zu seiner vorgesetzten Behörde gehörte, erinnerte er sich an seine Pflicht. Ja, das ist doch kein Wunder. Die Zeitungen haben ja seit Wochen gegen uns geschmäht und gehetzt. Leider. Es sollte eine polizeiliche Untersuchung sein, aber in Wirklichkeit haben sie ein Kesseltreiben daraus gemacht. Ja. Die ganze Stadt erfährt sofort, was die Untersuchung zutage fördert. Madame Colette, tut mir leid. Sie hat nichts, aber auch nicht das Geringste mit dem Tod von Octave Mauvoisin zu tun. Ja, das sagen Sie. Aber die Leute sehen immer nur das Naheliegende. Das Naheliegende? Wieso? Ja, sie sehen ein armes, junges Mädchen, das einen um 20 Jahre älteren Mann geheiratet hat, der despotisch ist und außerdem reich. Und obendrein sehen sie, wie die Ehe in die Brüche geht. Ich weiß nur, dass eine Colette ist unschuldig. Ich habe in dieser Stadt schon so viel erlebt. Glauben Sie mir, im Polizeirevier lernt man die Menschen besser kennen als im Salon. Madame Colette lebt in diesem Hause wie eine Gefangene. In einem ewigen, qualvollen, verzweifelten Schweigen. Dass man da nicht wahnsinnig wird, dass man da nicht zu einem letzten gefährlichen Ausweg flieht, blindlings, aus Liebe, es wäre nicht völlig unbegreiflich. Niemals. Ich habe gelernt, dass jeder Mensch unter gewissen Umständen zu allem imstande ist. Es gibt aber auch noch Reinheit und Unschuld auf der Welt. Es mag sein, dass es etwas gibt, was täuschend wie Reinheit oder Unschuld aussieht. Glauben Sie mir, Inspektor Colette ist unschuldig. Das müsste sich dann auch beweisen lassen. Ja, warum stürzt sich denn die ganze Stadt auf diese unglückliche junge Frau? Warum hetzen denn die Zeitungen so gegen sie, wenn sie nicht unschuldig ist? Vielleicht müssen die Zeitungen so schreiben. Müssen? Was heißt denn das? Möglicherweise sind sie gekauft. Gekauft von Interessenten oder solchen, die sich rächen wollen oder was weiß ich. Das sind doch Hirngespinste, Herr Ranke. Monsieur Gilles, Sie sind noch nicht lange genug in unserer Stadt. Vielleicht sind Sie auch noch zu jung, um zu begreifen, dass mit alledem ein planmäßiger Feldzug gegen Sie und gegen Madame Colette im Gange ist. Was? Haben Sie noch nie vom Syndikat gehört? Vom Syndikat? Was ist denn das für ein Syndikat? Syndikat sind 10 Personen. Wer? Sie kennen sie zum größten Teil. 10 Personen, die alles in der Hand haben. Sie werden bei allen Unternehmungen immer die gleichen Namen finden. Sind doch immer dieselben, wenn es um die Verteilung der Gewinne geht. Sagen Sie mal, der Reeder Plantel, mit dem ich den Streit hatte, gehört er auch dazu? Ja. Ebenso der Fischgroßhändler Babin. Und der Notar? Ja. Der ehemalige Senator Penurato? Auch. Und noch eine ganze Reihe anderer mehr. Und was war mit meinem Onkel? Octave Mauvoisin war bis zu seinem Tod sogar der eigentliche Chef des Syndikats. Ich verstehe noch immer die Zusammenhänge nicht. Was hätten denn diese Leute gegen mich und gegen Colette? Es ist in dieser Stadt praktisch unmöglich, irgendwas zu tun, was das Syndikat nicht billigt. Und Sie glauben, dass ich in irgendeiner Weise diesen Herrn unangenehm... In den Augen dieser Herren sind Sie hier mindestens überflüssig, Monsieur Gilles. Vor allem, seitdem Sie zu selbstständig geworden sind. Unterschätzen Sie das nicht? Die Lage ist für Sie ziemlich gefährlich. So. Bedenken Sie, dass dieses Syndikat nicht nur die Zeitung kontrolliert, sondern auch die wichtigsten Behörden. Es gibt möglicherweise sogar bestimmte Einflüsse auf die Staatsanwaltschaft. Also entschuldigen Sie, das ist einfach zu unheimlich, um wahrscheinlich zu sein, Herr Ranke. Und im Übrigen muss ich ja ohnehin bald alles in nichts auflösen. So wie erwiesen ist, dass mein Onkel Octave eines natürlichen Todes starb und dass von Gift keine Rede mehr sein kann. Hoffen wir das Beste, Monsieur Gilles. Ich werde Sie jedenfalls benachrichtigen, sobald wir den Befund aus dem Gerichtsmedizinischen Institut haben. Darauf können Sie sich verlassen. Um Gottes Willen, dürfen Sie ihn das? Dürfen natürlich nicht. Aber ich werde es trotzdem tun. Madame Colette und Ihnen zuliebe. Geige heute klingt. Wie das klingt nach Manege und Heiterkeit. Ja, damals waren wir glücklich. Das Kaninchen im Zylinderhut, das rosa Trikot, das Mama in der Manege anhatte. Immer zu wenig Geld. Aber jetzt. Jetzt! Kristalle Lüster! Was soll ich bloß damit? Dieser Stamm und diese goldenen Möbel, diese Nippesachen! Hat das alles mal gekauft, alles zusammen und nichts verändert. Es waren ja auch für ihn lauter fremde Sachen. Hat er sie überhaupt jemals angesehen? Ist er jemals hier gewesen, bevor er starb? Ich hörte Schritte. Dachte, wer geht in deinem leeren Zimmer herum? Du hast recht, Tante Colette. Ich bin den ganzen Winter kein einziges Mal in diesem Teil des Hauses gewesen. Es war ja auch ungeheizt hier. Aber jetzt im März dachte ich... Hier wurde nie geheizt. Ist er denn manchmal hier rumgegangen? Wer? Dein Mann. Nein. Er hat es gekauft, aber wusste nichts damit anzufangen. Ich auch nicht. Warum bist du so unruhig, Gilles? Ich denke manchmal, was will ich hier? Wie lächerlich bin ich in diesem riesigen Haus, das ich geerbt habe. Und das mir zu weit ist wie ein fremder Mantel. Und dazu das Bewusstsein, dass die ganze Stadt mich hasst. Dich? Nein, nicht dich. Mich. Dich wollen sie nur loswerden, das ist alles. Sacolet, als dein Mann starb, wusstest du von dem Inhalt des Testaments? Nein, wieso? Dann wusstest du auch nicht, dass sein Vermögen nicht an dich gehen würde, sondern an einen fremden Neffen, denn mich kannte er doch gar nicht. Warum fragst du das, Gilles? Ich wollte nur wissen, ob du enttäuscht warst. Nein, ich kannte das Testament nicht. Aber ich wusste, dass ich nichts bekommen würde. Das dachtest du, aber gewusst hast du es erst nachher. Warum fragst du das alles wie ein Richter? Was auch geschehen ist, Colette, ich hab Vertrauen zu mir. Du bist der einzige Mensch, zu dem ich Vertrauen habe. Und du wirst mir helfen, nicht wahr? Ja, und niemand soll dir etwas zuleide tun. Vielleicht sollte ich versuchen, mit diesen Leuten zu verhandeln. Wenn ich zum Beispiel Tante Eloa einen Besuch machte? Was jetzt? Wo gerade ihr Sohn zurückgekommen ist? Sie wird dich gar nicht anhören, wenn sie Bob hat. Oder sollen wir lieber nichts tun und einfach abwarten, bis alles aufgeklärt ist? Wenn es nur nicht so lange dauert, Jill. Vorgestern sind Sie zurückgekommen. So, Moment. Ja. Plante. Hören Sie, Monsieur Plante? Ja, ich höre. Die Analyse vom Chemischen Institut liegt vor. Arsenik ist im Körper des Verstorbenen eindeutig nachgewiesen worden. Eindeutig nachgewiesen, sagen Sie? Ja. Das ist ja sehr interessant, höchst interessant. Danke. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Bob. Also, Sie sind seit vorgestern wieder bei Ihrer Mama. Ja. Wie war es denn in den Kolonien? Wieso in Kolonien? Wer hat mir denn das erzählt? Warten Sie mal. Ja, ich glaube, Mauvoisin hat mir noch kurz vor seinem Tode erzählt, dass Sie in die Kolonialtruppe eingetreten seien. Ich in die Kolonialtruppe? Ja. Ein Irrtum, Herr Plantel. Ich war in Paris. War ein ganzes Jahr lang. Ja, natürlich. Hatte ich mir auch schon selber gesagt. Als Sie so schnell zur Beerdigung Ihres Onkels hier erschienen, da dachte ich mir, der Bob Eloi, der kann ja gar nicht in den Kolonien sein. Das würde ja doch wohl länger dauern. Ich war gerade 2 Monate in Paris. Da bekam ich plötzlich die Nachricht vom Tode meines Onkels. Schwerer Schlag? Ganz recht, ja. Ein schwerer Schlag. Sie haben, soviel ich weiß, die Geschäfte meines Onkels eine Zeit lang weitergeführt, Herr Plantel. Mhm. Und nun erhebt sich die Frage, haben Sie alle Geschäftspapiere, sämtliche Unterlagen? Ja, das denken Sie sich so. Ich ließ damals natürlich alle zu mir herüberschaffen, bis dann eines Tages der vom Himmel gefallene Erbe sie mir wieder wegnahm, ohne mir auch nur mit einem Worte zu danken. Ah. Er wollte es selber versuchen, sagte er. Scheint sogar halbwegs zu funktionieren, aber ein Geschäftsmann ist er nicht. Was ich fragen wollte, war unter den Papieren nicht auch ein Dossier auf meinen Namen? Sie meinen das Geschäft Ihrer Frau Mutter? An Sachen der Firma Eloa war natürlich alles dabei. Im Wesentlichen waren ja das Schuldverschreibungen, nicht? Nein, ich weiß. Ich meine aber ein paar Sachen über mich persönlich. Haben Sie nichts dergleichen gefunden? War es etwas Unangenehmes? Mein lieber Bob. Was meinen Sie damit? Ich bin doch Ihr alter Freund. Sie brauchen sich doch vor mir nicht zu genieren, ne? Es war etwas Unangenehmes. Dann war es nicht dabei. Die unangenehmen Sachen waren nicht dabei. Ich habe genau nachgesucht. Die unangenehmen Sachen sind im Hause am Ursulinerkirche geblieben. Um Gottes Willen, bei den beiden? Unter Verschluss, mein Lieber. Und das Testament meines alten Freundes enthält eine Klausel, der zufolge sie ewig weiter unter Verschluss bleiben werden. Ist man dessen sicher, Herr Plantel? Jedenfalls so lange, bis ich im Hause am Ursulinerkirche aufräumen werde. Ganz offiziell natürlich. Darauf können Sie sich verlassen. Jetzt wohnen aber noch 2 Menschen da, die uns vielleicht gerne am Zeuge flicken. Aber nicht mehr lange. Madame Colette wird allem Anschein nach demnächst auf viele Jahre oder für immer umziehen. Und der junge Mann, oh Gott, ich sollte mit ihm reden, aber ich mag nicht, seit er mir ein paar Mal über den Mund gefahren ist. Kann ich ihn aufsuchen, wenn Sie meinen genauen Auftrag geben? Nein, nein, unter keinen Umständen. Sie sind zu jetzt auch nicht, Bob. Dann will ich schon lieber Barbaren zu ihm schicken, wenn es soweit ist. Aber das ist doch unbegreiflich, das... Wie ist denn das möglich, Frau Ranke? Tja, mein Bruder sagte am Telefon, die Analyse wäre völlig klar. Man hätte ihrem Onkel das Zeug monatelang eingegeben. In kleinen Mengen. Wo ist Madame Colette? Ist ausgegangen. Mein Gott nochmal. Was wird man denn jetzt mit ihr tun? Das, ja. Das ist doch schrecklich, Frau Ranke. Das ist doch unbegreiflich. Aber ich schwöre Ihnen, Herr Gilles, ich schwöre es Ihnen. Hier im Haus ist das nicht geschehen. Ja, wer ist denn da? Entschuldigen Sie, wenn ich so ohne weiteres eindringe. Herr Babin, guten Tag. Ja, und da, die Haustür stand offen. Was? Und da erlaubte ich mir... Wenn es wegen der Transporte ist, Herr Babin, könnten Sie das nicht mit meinem Geschäftsführer besprechen? Ja, es handelt sich diesmal um etwas Privates. Frau Ranke, sobald Madame Colette gekommen ist, dann rufen Sie mich bitte. Ja, ich werde es Ihnen sofort sagen. So, bitte sehr, Herr Babin. Dankeschön, danke. Also, Herr Babin, worum handelt es sich? Wissen Sie, Mourvasin, dass ich eine Zuneigung für Sie habe? Wie? Ja, ich habe Sie beobachtet. Ich habe Sie jeden Tag vorbeigehen sehen. Und Sie haben sich mit jedem Tage straffer gehalten. Ja, Sie bieten dem, was Sie umgibt, trotz. Sie haben Angst, aber Sie gehen trotzdem mutig vorwärts. Sie versuchen ganz allein seit Monaten... Ein Mann zu werden. Ich habe keine Angst und ich werde es nicht. Seien Sie mal still. Sie sind der Sohn Ihres Vaters und nicht der Sohn Ihres Onkels. Sie haben nicht die richtige Statur. Sie werden zerquetscht werden. Ich weiß sehr wenig von meinem Onkel. Ja, eben. Er hat sein Leben als Chauffeur begonnen. Ich habe als Hafenarbeiter angefangen. Ja, begreifen Sie, dass wir, um dort anzukommen, wo wir sind, nicht beschaffen sein dürfen wie Kinder, die zur ersten Kommunion gehen. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was Sie meinen. Nein, nichts können Sie sich vorstellen. Es gibt zwei Arten Mensch, Wölfe und Schafe. Ihr Onkel war ein Wolf. Deswegen hat er nicht gezögert, die großen Bürger der Stadt wie Plantel und den Senator und die paar anderen zum Zittern zu bringen. Ja, die waren schließlich gezwungen, ihn zu ertragen, denn er war stärker als sie und er hat fester zugebissen. Aber Sie, mein junger Freund, Sie sind anders. Sie gehören zu den Schafen und nicht zu den Wölfen. Sie können anstellen, was Sie wollen, die anderen werden Sie doch unterkriegen. Man hat Sie schon untergekriegt. Noch nicht. Ja, ich sag's doch nur, weil ich Sympathie für Sie empfinde. Es spielt ja übrigens gar keine Rolle, wer ihren Onkel umgebracht hat. Ob es Madame Colette gewesen ist oder ob sie es nicht gewesen ist. Sie ist es nicht gewesen. Das ist möglich, aber das Ergebnis ist das gleiche. Da die öffentliche Meinung ihre Tante beschuldigt, ist es wahrscheinlich, dass sie dafür zahlen wird. Schuldig oder unschuldig. Aber irgendjemand hat meinen Onkel umgebracht. Ja. Und ich versichere Ihnen, so wahr ich Babin heiße, dass ich über diese Geschichte nicht mehr weiß als Sie. Sagen Sie mal, warum wollten Sie mich eigentlich sprechen? Hören Sie, junger Freund, wenn in einem Café eine Schlägerei losgeht, dann weiß man nicht, wohin Tische und Flaschen fliegen. Man sorgt dafür, dass die Frauen und die Kinder aus der Schusslinie kommen. Von wem sprechen Sie eigentlich? Von Ihnen selber, Sie Kind. Was sollte ich denn tun, Ihrer Meinung nach? Suchen Sie Plantel auf. Oder schreiben Sie ihm einen Brief. Sagen Sie ihm, dass Sie uns verlassen und bitten Sie ihn, die Leitung Ihrer Geschäfte zu übernehmen. Das ist das einzige Mittel, um Ihre Tante zu retten, soweit sie überhaupt noch gerettet werden kann. Vielleicht ist das alles nur eine Reihe von Zufällen. Ja, aber man wird diese Zufälle gegen Sie ausnutzen, Monsieur Gilles. Vor Ihrem Onkel, da hatte man Furcht. Aber vor Ihnen, mein lieber Junge, vor Ihnen hat man keine Furcht. Ja. Nun überlegen Sie wohl, was ich Ihnen gesagt habe. Einmal hatte Papa Streit mit dem Impresario. Der warf ihm seine angekaute Zigarre ins Gesicht. Mein Gott, wie Papa aussah. Ganz blass und sehr streng. Colette? Ja, Gilles? Weißt du es schon? Ja, Frau Ranke hat es mir gesagt. Wir werden jetzt eine schwere Zeit haben, Colette. Ja. Glaubst du, dass sie dich verhaften werden? Vielleicht noch nicht gleich. Aber nach ein paar Tagen. Naja, sie werden mich so lange verhören, bis sie irgendwas finden, was gegen mich spricht. Wir brauchen einen Rechtsanwalt. Ja. Aus Paris. Ja. Aber ich möchte dir vorher noch etwas sagen. Über deinen Mann? Ja. Colette, du magst mir sagen, was du willst. Ich weiß, dass du unschuldig bist. Ist gut, dass du das weißt, Jill. Denn ich bin wirklich nicht schuld an diesem Tod. Aber... Aber? Dein Onkel gehörte zu einer Art von Menschen, bei denen es einen nicht überrascht, wenn sie eines Tages von jemandem gewaltsam beseitigt werden. Du sagtest mal, er wäre ein böser Mensch gewesen. Ich hätte dir längst alles über ihn gesagt, aber ich hatte Angst. Angst? Wovor? Du bist jung und hast noch saubere Gedanken und lebst auf eine anständige Weise. Ich bin wie jeder andere. Nein. Wenn du wüsstest, auf welche Art dein Onkel zu seinem Vermögen gekommen ist, dann würdest du es vielleicht nicht mehr wollen. Dann würdest du alles stehen und liegen lassen und fortgehen. Ich gehe nicht fort, solange du in Gefahr bist, Colette. Aber du machst dir nicht viel aus diesem ganzen Besitz, Jill. Außer Arbeit und Kummer habe ich kaum was davon gehabt. Oh, Octave liebte den Besitz. Octave liebte die Macht, besonders die Macht über Menschen. Er hat als Chauffeur angefangen hier in diesem Haus beim Grafen de Vieille. Das hat mir Papa erzählt. Und ich habe immer gedacht, Onkel Octave müsste ungeheuer tüchtig sein, dass er es im Laufe einiger Jahrzehnte vom Chauffeur bis zum reichen Mann gebracht hat. Was, tüchtig? Ach, er hat einen unheimlichen Spürsinn für die dunklen Stellen im Leben seiner Mitbürger. Für das streng Verheimlichte und das Unehrenhafte. Für den vertuschten Skandal und das verborgene Verbrechen. Er verstand es sich, die Unterlagen über diese Dinge zu beschaffen. Er hat belastendes Material über jeden der einflussreichen Leute des Landes. Eine Art Erpresser? Ja, man kann es so nennen. Aber er begnügte sich nicht mit Erpressung alleine. Benutzte das Material für seinen Aufstieg. Er wollte immer mächtiger und gefürchteter werden. Auch das Syndikat musste ihm gehorchen. Und was ist mit den Unterlagen? Sind die im Tresor eingeschlossen? Tja. Hier im Hause? Ja. Ich will sie nie sehen. Aber diese Papiere sind das einzige Machtmittel, das wir besitzen. Und die Wahrheit? Ist die Wahrheit nichts? Ach, die Wahrheit, Jill. Wer glaubt sie denn? Soll man sich den Korrupten wehrlos ausliefern? Da hast du vielleicht recht. Aber ich habe mich verpflichtet, den Tresor nicht gewaltsam aufzubrechen. Und solange wir das Losungswort nicht kennen... Ein Wort mit 5 Buchstaben. Ich habe in der Nacht, als ich den Schlüssel nahm, unzählige Worte probiert, aber keins war richtig. Wir müssen eben versuchen, dieses Wort zu finden. Denn jetzt... Colette? Um Gottes Willen, was? Diese Schriftstücke im Tresor, Colette, von denen jedes einen Menschen aufs Schwerste belastet. Glaubst du nicht, dass auch der Name dessen dabei ist, der Octave Mauvoisin getötet hat? Ja, aber es werden viele Namen dabei sein. Er hat mir selbst gesagt, ungefähr 50. Ich denke, dass wir etwas finden. Einen Namen und ein Dokument aus der letzten Zeit. Kurz vor seinem Tode, ein frischer Fall sozusagen. Vielleicht, Jill. Vielleicht. Ja, komm jetzt. Ja, ja. Ich bin mein Leben lang unter Zirkusleuten gewesen. Grobes Volk war darunter, wohl auch ein Gauner. Und manchmal Verkommenheit und Elend, weiß Gott. Aber die richtige Verkommenheit, die habe ich erst in dieser Stadt kennengelernt. Erst hier. Jill! Ja? Ja, ich komme. Hier. Da ist er. Der Schrank, der den Schmutz der ganzen Stadt enthält. Und hier der Schlüssel. Willst du es versuchen? Ein Wort mit 5 Buchstaben. Versuch es. Man müsste alle Worte durchprobieren, die es gibt, aber... Aber das dauert 10 Jahre. Und vielleicht ist es eine sinnlose Kombination. 5 Buchstaben, die gar kein Wort ergeben. Nein, nein, nein. Ich glaube, es ist ein richtiges Wort. Hoffnungslos. Auch in 10 Jahren noch hoffnungslos. Madame, eben wurde ein Brief für Sie abgegeben. Ein Amtsbrief. Zeigen Sie hier. Er ist vom Gericht, Madame. Vom Gericht. Ich habe mich morgen früh zur Vernehmung beim Untersuchungsrichter einzufinden. Ihr verstorbener Mann pflegte seine Mahlzeiten zu Hause einzunehmen. Ja. Das Frühstück? Ja. Mittagessen? Ja. Und das Abendbrot? Auch. 3 Mahlzeiten täglich? Ja. Frau Ranquet bereitete diese Mahlzeiten zu. Ja. Als Ihr Mann krank zu werden begann, haben Sie da einen Arzt gerufen? Nein. Hat Ihr Mann Ihnen gesagt, dass er sich schlecht fühle, Kopfschmerzen habe oder dergleichen? Nein. Niemals? Nein. Wie erklären Sie sich das? Mein Mann richtete niemals das Wort an mich. Niemals? In der ganzen Zeit Ihrer Ehe? Seit 2 Jahren. Dann hat es also einen Zwist gegeben. Antworten Sie. Ja. Und seitdem sprach er nicht mehr mit Ihnen? Nein, nie. Ihr Mann erfreute sich einer sehr guten Gesundheit. Ja. War Ihnen denn nichts aufgefallen, als der kerngesunde Mann zu kränkeln begann? Nein. Nein? Kommt Ihnen das nicht selber merkwürdig vor? Ich weiß nicht. Nein, Herr Untersuchungsrichter. Er wird vor Ihren Augen krank, verfällt von Woche zu Woche und Ihnen fällt gar nichts dabei auf. Herr Untersuchungsrichter, Sie verhören mich seit 3 Stunden. Ich bin erschöpft. Ich bitte um eine Unterbrechung. Nein, antworten Sie. Wir sind noch nicht fertig. Ich kann nicht mehr. Nehmen Sie sich zusammen. Also, es ist Ihnen nichts dabei aufgefallen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Man hat mir den Urlaub bewilligt, Monsieur Gilles. Ah, das ist ausgezeichnet. Nun müssen Sie mir erlauben, ich weiß zufällig, wie viel ein Polizeiinspektor bekommt. Darf ich Ihnen das Doppelte anbieten, wenn Sie meinen Dienstreden herangehen? Nein. Keinen Zu mehr, als mir der Staat gegeben hat. Man soll nicht sagen, ich hätte mich verkauft. Ich möchte aber nicht, dass Sie... Nein, keine Widerrede, Monsieur Gilles. Abgemacht? Also gut. Ja, und jetzt? Ich habe eine Idee. Sie wird ihm wahrscheinlich lächerlich erscheinen. Ich möchte wissen, was für ein Mensch dieser Octave Mauvoisin gewesen ist. Er war ein brutaler Egoist. Ja, und ein Erpresser, ein Emporkömmling. Aber das sind doch alles immer nur Worte. Was fühlte er? Was dachte er? Ich habe mir immerzu die wenigen Fotos angesehen, die es von ihm gibt. Ein großer, plumper Mann. Undurchdringliches Gesicht. Gleichmütig oder despotisch? Stumpf oder gerissen? Gerissen. Sehr gerissen. Oder ist da noch was anderes dabei? Dieses Gesicht schweigt mich an. Tja, Sie können es nicht mehr zum Reden bringen. Ich möchte seinen Weg nachgehen. Ich möchte sehen, was er sah. Tun, was er tat. Denken, was er dachte. Ich möchte mir vorstellen, ich bin Octave Mauvoisin. Ich möchte versuchen, mit seinen Augen zu sehen. Ich möchte, dass mir das begegnet, was ihm täglich begegnete. Er tat jeden Tag das Gleiche. War sehr pünktlich. Jeder kannte seinen Weg. Es war immer der gleiche Weg. Gut, dann gehen wir morgen auf seinen Spuren. Überall hin, wohin er zu gehen pflegte, genauso wie er. Glauben Sie nicht, dass das uns helfen könnte? Oh ja, denn wir können dabei einmal genau feststellen, wo er einkehrte, was er zu sich nahm, mit wem er seinen Wein trank und seinen Kaffee. Wann verließ er das Haus? Jeden Tag 6:30. Gut, dann erwarten Sie mich bitte morgen früh 6:30 vor dem Haus.